Nachrichten aus Nienburg und dem Landkreis. Limburg sieht große Herausforderungen, kostenfreies Eintragen ins Branchenbuch und Ragenburg holt zweiten Sieg. Am Mikrofon Philipp Kessler. Am morgigen Freitag bleibt die Meldebehörde des Flecken Steierberg komplett geschlossen. Dies gab jetzt die Samtgemeindeverwaltung bekannt. Ab Montag sind die Mitarbeiter wie gewohnt für sie da. Der hiesige Landtagsabgeordnete Helge Limburg der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen sieht in der Flüchtlingssituation eine große Herausforderung. Dauerhaft sei diese Problematik nur mit ganz Europa zu lösen, so Limburg. Es ist gegenwärtig eine große Herausforderung, keine Frage. Momentan schaffen wir das insgesamt als Gesellschaft aufgrund des hohen Engagements vieler Ehrenamtlicher, aber auch, das möchte ich betonen, aufgrund des hohen Engagements zahlreicher Menschen in den Verwaltungen auf Landes- und kommunaler Ebene. Richtig ist aber auch, dass wir dauerhaft das Ganze als Europa auch nur bewältigen können, wenn wir zu einer fairen Verteilung der Aufgaben in Europa kommen. Sprich, andere Länder in Europa müssen mehr Flüchtlinge aufnehmen. Unternehmer haben nun die Möglichkeit auf einen kostenfreien Eintrag ins Branchenbuch der Samtgemeinde Hoya. Die Einträge erscheinen auf fast allen Internetseiten des Landkreises und auf den Seiten, die der Gemeinschaft angeschlossen sind. Und wir kommen noch zum Sport. Der TuS Ragenburg gewinnt das Nachholspiel in der Fußballbezirksliga gegen den SC Uchte mit 1:0. Über weite Teile des Spiels hatte Uchte die besseren Spielideen und agierte cleverer. Einzig die Abschlüsse waren nicht gut genug, das sah auch Coach Jens Meyer. Wir haben in der ersten Halbzeit schon 400%ige Möglichkeiten. Wir haben in der zweiten Halbzeit, pfeift er uns hier die klarsten Sachen weg wegen angeblichen Foulspiels. Ja, aber im Endeffekt müssen wir uns selber zuschreiben, weil wir den Ball nicht reinkriegen. Auf der anderen Seite natürlich die pure Freude. Ragenburg mit Trainer Wolfgang Axmann holt nach langer Durststrecke den zweiten Sieg innerhalb von 4 Tagen. Uchte war der erwartet starke Gegner, war sicher spielerisch auch besser als wir. Aber wir haben eben alles eingesetzt an Kampfkraft. Aber das ist so wichtig hier für diese Truppe. Ich kann nur ein großes Lob, haben sehr, sehr diszipliniert gespielt. Aber auch der Landesberger Sportverein war gestern Abend im Einsatz. Beim Tabellenzweiten Heiligenfelde verlor die Thielker 11 mit 2:4. Ja, man muss sagen, dass wir mit einer Mannschaft hingefahren sind, wo 6 Leute gefehlt haben. Vom Einsatz her kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, das, was wir gestern in Heiligenfelde gezeigt haben. Aber letztendlich muss man auch manchmal den Hut davor ziehen, wenn eine andere Mannschaft besser ist. Für alle 3 Mannschaften geht es bereits am kommenden Wochenende weiter. Soweit die aktuellen Meldungen aus Nienburg und dem Landkreis.